geht Schritt für Schritt ihren Weg. Egal wer ihr im Wege steht, sie ist nicht nah am Wasser, sie ist der Steg. Sie fällt und läuft sich fest, doch sie geht und sie stolpert über jedes Hindernis. Doch im Herzen ist sie ein Perfektionist, weil sie ist, wie sie ist, und weil sie sich zu mir gesellt, weil sie lacht, wenn sie schläft, weil sie mir gefällt, bis sie mein Held. Vielleicht nicht Mario, Luigi trifft es eher. Sie ist oft nicht im Bilde und dennoch ist sie da. Über Luigis Auftritt freut man sich auch mehr. How to get Luigi, google mal danach. Und sie stolpert über jedes Hindernis. Ist sie ein Perfektionist, weil sie ist, wie sie ist, und weil sie sich zu mir gesellt, weil sie lacht, wenn sie schläft, weil sie mir gefällt, ist sie mein Held. Ist sie ganz weit oben, sie zeigt mir, wie es geht, weil sie ist, wie sie ist, und weil sie sich zu mir gesellt, weil sie lacht, wenn sie schläft, weil sie mir gefällt, mir gefällt, weil sie ist. Easy.